Die kindliche Begierde ist zunächst ganz unmittelbar und jeder, die Jahrgänge scheinen mir etwas betagter zu sein, wie jeder Erwartete kennt es vielleicht aus eigener Erfahrung. Da sind die unmittelbaren Bedürfnisse schon ganz gut beschrieben, wenn man Brust, Schnuller und Rasse sagt. So geht es los. Das ist bald überwunden und das Kinderzimmer sieht aus, früher oder später, wie ein Ausschnitt aus dem Weltmarkt der Spielzeug- oder Computerindustrie. Da gibt es Bedürfnisse, die möchte ich zunächst mal arglos nennen. An denen hätte ich nichts auszusetzen. Kinder möchten Spielzeug, vielleicht auch einen Computer oder irgendwas dergleichen. Das sind arglose Bedürfnisse in meiner Definition. Es gibt andere Bedürfnisse, da muss man sagen, die haben schon eine schädliche Seite. Wenn insbesondere die kleinen Wuselmänner dazu neigen, dass sie aus Coca-Cola und Speiseeis sowas wie ein Vollwertmenü machen, also einen Nahrungsersatz in diesen Dingen suchen, dann ist das schädlich. Und dann gibt es eine dritte Kategorie, die würde ich mal nennen, unvernünftige Bedürfnisse. Es gibt kleine Buben und Mädchen, die müssen unbedingt eine Kappe von Diesel tragen. Das ist so eine Modefirma. Oder die Schuhe von Nike müssen es sein. Und wenn sie etwas größer geraten sind, die Buben und Mädels, dann versuchen sie sich vielleicht mit einer Rolex oder einem Rolex Mitar. Und das, was sie daran reizt, wenn man sie fragt, wenn man sie hört, ist, dass es andere nicht haben. Da ist das Bedürfnis unterwegs, und darin möchte ich auch seine Unvernunft ansiedeln, dass die Angabe, die Angeberei zum Genussartikel wird. Eine Unsitte, die in dieser Welt der Konkurrenz total verbreitet ist. Die Menschen stürzen sich in die Konkurrenz. Alle streben sich denselben Erfolg an, mit ihren guten Bemühen, auch mit ihren Bemühen, einen ordentlichen Arbeitsplatz zu bekommen. Und sie entdecken doch, die Menschen sortieren sich sehr hierarchisch auf verschiedene Positionen. Ja, woher kommt das denn? Fragen sich die Leute. Na, sie stehen auf dem Standpunkt, was einer verdient, pekuniär gesehen, zeigt, was er verdient, moralisch und intellektuell gesehen. Die Leute haben sich den Reim zugelegt, dass die jeweilige Leistungskraft und Begabung eines Menschen der Grund dafür ist, was er im Leben und in der Schule erreicht. Das ist die Quelle davon, dass Personen sich geadelt sehen durch den Erfolg, den sie wirklich haben, aber auch in ihrer Ehre verletzt sehen durch den nicht eingetretenen Erfolg. Dieser Standpunkt ist das Absprungbrett dafür, dass Menschen, die den materiellen Erfolg gar nicht bekommen, die Adelung der Person, ich bin auch ein toller Max, dennoch ernten möchten. Und so fangen sie an, anzugeben. Eben mit Leistungen, mit Errungenschaften, mit Utensilien, die sie an ihrem Körper tragen, die sie als Person auszeichnen, verändern und besser dastehen lassen, als sie auf dem wirklichen Konkurrenzfeld sind. Das halte ich für ein ungutes Bedürfnis. Jetzt haben wir in meiner lockeren Aufzählung drei Kategorien gehabt. Das arglose Bedürfnis, das nach dem Spielzeug, das schädliche Bedürfnis, das unbändige Verlangen aus Speiseeis einen Nahrungsersatz zu machen und ein unvernünftiges Bedürfnis. Da habe ich jetzt nicht die Rolex-Uhr kritisiert, sondern das verquere Motiv, das danach verlangt. Man merkt, Bedürfnisse sind das alles, aber hier tut doch Schaden im Mut. Ihr müsst doch einen Erzieher antreten und sagen, das gut, das schädlich, das bescheuert. Das lassen wir aus den genannten Gründen weg. Scheidung hält Not. Wie gehen Eltern damit um? Wie machen die das? Da habe ich entdeckt, nicht nur die Bedürfnislage der Kinder trägt die Spuren der Konkurrenz, in der sie bereits stehen und in die sie sich geistig versetzen. Auch der Umgang der Eltern damit ist von der Konkurrenz gezeichnet, aus der sie kommen und für die sie erziehen. Ein erster Punkt, Kritik bleibt aus, wo sie nach meiner Auffassung nötig wäre. Angeberei lassen Eltern ihren Kindern ganz oft durchgehen, wobei durchgehen noch gar nicht das treffende Wort ist, weil sie dergleichen teilen, da finden sie nicht schlecht waren. Sie machen ja vielleicht selber, dass sie sich den Sechszylinder Audi vor die Tür stellen, damit der Nachbar ins Grübeln kommt. Kinder sind zum Beispiel das Material schlechthin, wenn Eltern zu einem gemütlichen Abend zusammenkommen, um sich in Szene zu setzen und anzugehen. Unter einem Sandkasten, da hören alle drauf. Das ist unserer. Die wenden dieses Naturprodukt und sein gutes oder schlechtes Benehmen im Sandkasten die biologischen Erzeuger in irgendeiner Hinsicht adeln würden. Es ist nicht verwunderlich, wenn Eltern zur Kritik der Angaben nicht schreiten, weil sie dergleichen selber pflegen. Also Kritik bleibt aus, wo sie fällig. Der andere Punkt, Kritik setzt ein, wo sie nach meiner Auffassung völlig deplatziert ist. Das betrifft überhaupt die Bedürfnisse, die Kinder anmelden und die Befriedigung dieser Bedürfnisse. Da sind zunächst Eltern großzügig und geben gern. Das ist ja ihr Geschäft, das ein Bedürfnis anmeldet. Aber diese Großzügigkeit, die stößt je nach Lohnstreifen und Gehaltskategorien schnell an Grenzen. Das Budget, aus dem man die kindlichen Bedürfnisse befriedigt, das Gehalt oder der Lohn, ist in vielen Familien einfach zu knapp bemessen. Da merkt man, auch das spärliche Einkommen, mit dem man die Bedürfnisse der Kinder befriedigen möchte, ist ein Ergebnis der Konkurrenz. Das hat ihnen der Arbeitsmarkt angetan, eingebracht. Wie gehen Eltern damit um? Einen Begriff von der Lage, warum es so ist, macht sich in der Regel keiner, jedenfalls keinen wichtigen. Da müsste man einen Blick in die Welt der Lohnarbeit werfen und sagen, ja, das, was die Menschen als Einkommen verdienen, ist vom Standpunkt der Betriebe die Last, die ihre Bilanz mit Kosten betrachtet. Wenn also Gewinn das Ziel eines Produzierens ist, muss man sich nicht wundern, wenn diese Einkommen spärlich gemessen wird. Das liegt am Prinzip dieser Wirtschaftsweise und ihrer Rechnung. Gut, einen solchen Begriff machen sich Eltern nicht. Aber mein Vorwurf geht eigentlich weiter. Sie räumen in der Regel nicht einmal ehrlich das Faktum ein und sagen dem Kind, hör zu, deine Bedürfnisse habe ich vernommen, es ist dir von Herzen gegönnt, aber ich kann das nicht bezahlen. Das ist nicht in Mittel. Nicht einmal das Faktum wird ehrlich eingeräumt. Stattdessen machen Eltern einen Übergang, der sie zu Agenten des Verzichts macht. Der Verzicht, der dem Kind zugemutet wird, wird nämlich als Tugend ausgemalt und dargeboten und die Begierde des Kindes als schiere Unvernunft. Wenn man mal bei den Kleinen nachschaut, wie Eltern dort verfahren, da kann man es an den bekannten Bestandsgesetzen nachvollziehen. Wie bilden Eltern, die das Geld nicht haben, das Bedürfnis eines Kindes ab? Sie sagen zum Beispiel, wenn die Kinder noch klein genug sind, geht es, man muss nicht immer alles haben. Das habe ich oft gehört in meinem Elternhaus. Das waren arme Leute, die waren gutwillig, aber eben arm. Dieser Satz ist theoretisch gesehen eine hochgradige Fehlleistung. Das Kind will ja nicht alles, es will etwas. Aber um dieses gewollte Etwas als Unvernunft darzulegen, wird dem Bedürfnis ein neuer Inhalt unterschoben, nämlich alles zu wollen. Ja, so etwas Saudummes sollte man auch nicht verlangen. Aber mit diesem Trick, den Bedürfnisinhalt auszuwechseln, wird jetzt das Kind in einem weiter gar nicht kritikablen Bedürfnis als Dummkopf dahingestellt, der etwas Unvernünftiges will. Überhaupt etwas zu begehren ist unvernünftig. Werden die dann größer, dann werden vor allen Dingen in gebildeten Elternhäusern auch die Phrasen elaborierter. Ja, dann sagt man zum Beispiel, der gereifteren Tochter, willst du wirklich ein welches Konsumterror sein? Das klingt doch schon scheiße. Wer will sowas sein? Willst du ein welches Konsumterror sein? Der Kunstgriff besteht im selben. Das Gewollte, dass man ein Gut begehrt, wird dargeboten als etwas Erzwungenes. Terror ist es eben, das sich darauf bringt, dies oder jenes zu wollen. Wenn man so denkt, dann ist der Verzicht auf das Materielle ein Zugewinn an geistiger Freiheit. Haben tue ich die Sache jetzt nicht, aber frei bin ich dadurch geworden. Das ist eine Theorie, die in dieser Gesellschaft gang und gäbe ist. Verkehrt ist sie? Auf jeden Fall. Denn dieses Argument vom Konsumterror, wenn es mal dem Inhalt nach ausgebreitet wird, verrät seine eigene Widerlegung. Es wird nämlich unterstellt mit dem Argument Konsumterror. Eigentlich sind die Bedürfnisse der Menschen befriedigt. Der Konsum ist erledigt in dieser Gesellschaft. Jetzt werden wir aber zusätzlich von einer bunten Warenwelt und einer Flut von Werbung so terrorisiert, dass wir zum Gebrauch des nächsten Artikels, den wir eigentlich gar nicht gebrauchen, schreiben, indem wir uns Lasten aufladen. Da muss ich nur nicht zusätzlich arbeiten gehen, der Vater macht Überstunden und dann merkt man, wie man zum Knecht wird, einer Arbeitsmühle, um an Bedürfnisse heranzukommen, die man gar nicht hat, sondern die einem durch den Werbeterror nur aufgepflanzt werden. In diesem Bild ist die eigene Widerlegung eigentlich enthalten. Denn dass jemand überhaupt zu einer Überstunde erpressbar ist, dass überhaupt eine Frau zu der Überlegung schreitet, wenn man dies und jenes möchte, dann muss ich einen Zusatzjob annehmen. Das ist ein Zeugnis davon, wie schlecht der Konsum bedient ist, dass er mit den normalen Mitteln des Haushalts eben nicht wirklich, jedenfalls nicht wirklich gut befriedigt ist. Sodass Zusatzanstrengung nötig ist, wenn man ihn wirklich bedienen, befriedigen will. Konsumterror verrät eigentlich das glatte Gegenteil, nicht, dass die Menschen in einem überbordenden Konsum ersaufen, sondern dass er in dieser Welt des Kapitalismus so schlecht läuft. Also Verzicht wird Kindern über solche moralischen Delikte als Tugend präsentieren. Und da wir uns gerade in der Adventszeit bewegen, Weihnachten ist eigentlich der institutionalisierte Fixpunkt im geistigen Leben einer Nation, wo so etwas kultiviert wird. Das verlogene Nebeneinander, einerseits von den Kassen, die Süßerchen klingeln, da wird Geschäft gemacht, und zwar wachsend. Und weil es nur auf das Geschäft ankommt und seinen Gewinn, ist der Lohn der großen Masse so spärlich und klein, dass die Predigt des Verzichts nötig ist. Dem muss einleuchten den kleinen Leuten, dass man nicht alles haben kann, weil es für sie ja auch nicht gemacht ist. Also gibt es beides nebeneinander, das überbordende Weihnachtsgeschäft und die Predigt der Tugend des Verzichts dargeboten in der Krippe. Da wurde uns ein eingeborener Sohn geschenkt. Wo? In einem Futtertrog. Na also, es geht doch auch im einfachen Verhältnis. Und wenn es verdrängt bei den Kindern, dann brauchen die ja vielleicht auch gar nicht das viele Taschengeld, um der Mama ein teures Armani-Parfum zu schenken. Dann können auch wieder die gefürchteten Laubsäger arbeiten. Es ist sogar so, dass selbst reiche Leute diesen Verzicht predigen, obwohl bei ihnen die Geldknappheit gar nicht vorliegt, wie bei den kleinen Leuten der Nährboden für diese Überlegung ist. Auch die reichen Leute schätzen diese Tugend. Wenn ihre Kinder aus besserem Haus sitzen, können die das vielleicht bezeugen. Reiche Eltern sind oft knickrig. Sowas von knickrig. Es tut ihnen gute Gewissen. Andererseits sagen die, dass das jetzt meine Tochter oder mein Sohn dies oder das entbehrt, das ist eine gute Vorbereitung aufs Leben. Das Leben hat nämlich seine Erben. müssen wir überlegen, was sie über die Welt sagen, für die sie erziehen. Die sagen, die hat viele Herren für die Menschen parat. Es tut also gut, die kleinen Menschen rechtzeitig in der Familie darauf vorzubereiten. Wir enthalten ihnen etwas vor, obwohl wir es haben. Das ist die eine Hälfte der Medaille. Härte ist nicht schlecht, das bereitet sich auf die Härte des Lebens vor. Und die andere, wenn man so beim Glas Rotwein zusammensitzt und man sich dann zuprostet, dann sagt man sich, es ist auch gar nicht gut, wenn die den Eindruck gewinnen, die Kleinen, dass einem die gebratenen Tauben nur so in den Mund fliegen. Leistung soll den Ertrag bringen. Das ist die Vorstellung, mit der die Alten, die auf dem Vermögen sitzen, es aber nicht rausgeben, sich ihren eigenen Lebenserfolg verhehlen. Bei ihnen ist es die pure Leistung, alles echt verdient. Was bei anderen nur deswegen nicht zustande kommt, weil sie faul oder dumm oder weiß sind. Diese Art, gegen Interessen vorzugehen, bildet sich sogar in der Erziehung in einem Jargon ein, wo in der Platzierung von Modalverben die Unterordnung des Willens zum festen Besitzstand der Kinder wird. Hört mal zu, was eine Mutter dem Kind sagt, das am Eistresen steht und sagt, ich will ein Eis. Die Antwort ist todsicher. In der Mehrzahl der Fälle, wie heißt es? Ich möchte. Ich will oder ich möchte. Wo ist der Unterschied? Ich möchte sagt, mein eigenes Interesse kenne ich eigentlich nur in der Möglichkeitsform. Es ist sowas wie ein Wunsch, dessen Realisierung davon abhängt, dass eine über mir existierende Instanz eine Autorität dafür die Lizenz erteilt. Ich lege also die Realisierung meiner Interessen und Wünsche nicht in mich und meinen Willen und meine Mittel, sondern sie sind abhängig gemacht vom Ja oder Nein einer höheren Instanz. Das lernen Kinder in der Familie, so werden sie erzogen. Und es ist sowas wie die Antizipation, die Vorwegnahme einer staatlichen Ordnung, in der sie hinterher wirklich nach diesem Modus leben. Die Interessenverfolgung der Menschen in dieser Welt, in der wir leben, die funktioniert ja wirklich so, dass kein Interesse für sich Geltung beanspruchen darf. Es sei denn, es hat ein Recht im Rücken, das über Geltung und Reichweite des Interesses bestimmt, eine staatliche Lizenz. Auch die Erwachsenen müssen sich fragen, darf ich das, was ich da mache, oder ist es Unrecht? Da ist auch der Wille in der Welt der Großen nach diesem Modus organisiert. Eine allerhöchste Instanz hat da das Sagen und setzt die Regeln. Ist es Recht oder Unrecht? Und um Missverständnisse auszuräumen, der Seufzer, der sich sagt, na, das ist doch auch vernünftig. Es muss doch recht sein, was getan wird. Der geht von einer Unterstellung aus, die nicht stimmt. Das Recht ist nicht das, was das Böse vom Menschen fernhält. Wenn die Citibank jetzt 50.000 Leute rauswirft oder BNP den Lohn kürzt und entlässt, ist es kein Verbrechen, das ist nicht Unrecht. Das dürfen die. Das ist für den Gewinn nötig. Aber den Leuten tut es weh. Das ist die Welt der Wirtschaft und des Eigentums, die einen zweiten wichtigen Bestandteil der Erziehung der Kleinen hergibt. Man muss nämlich nicht nur zwischen dem Willen und seiner Erlaubnis unterscheiden können, weil das in der Gesellschaft so ist. Jeder Wille unterliegt einem Recht, das seine Reichweite und Geltung bestimmt. Sondern man muss auch noch zwischen mein und dein unterscheiden können. Das Eigentum ist ein furchtbar wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens und also auch der Erziehung. Das Eigentum wird den Kindern nahegebracht im Gebrauch der Possessivbindung. Was ist mein, was ist dein? Und das ist überhaupt nicht einfach. Eigentum, ja, was ist es eigentlich? Eigentum, wenn man das versuchen soll, in einem gestanzten Satz zu beantworten, ist der Verfügungsausschluss gegen Dritte über eine Sache. Und zwar unabhängig davon, ob ich von dieser Sache Gebrauch mache oder nicht. Eigentum sichert mir den Verfügungsausschluss zu. Es gibt zum Beispiel Besitzer von Wohnungen, manchmal sogar von ganzen Straßenzügen, die wohnen nicht in diesen Wohnungen. Da gibt es leerstehenden Wohnraum neben Obdachlosen. Die dürfen aber nicht da rein, obwohl der, den sie gehören, gar nicht selber drin wohnt. Es ist noch viel zu viel, als dass er sich selber bewohnen könnte. Eigentum sagt, unabhängig davon, ob ich eine Sache gebrauche oder nicht, es ist der Verfügungsausschluss gegen Dritte. Und das ist im Kapitalismus so elementar, so wichtig, so bedeutsam, dass es nicht nur ein Grundgesetzartikel ist, sondern es ist die Produktivkraft des Kapitalismus schlechthin. Denn wenn es Leute gibt, die diesen Verfügungsausschluss über lebensnotwendige Dinge haben, wie Produktionsmittel, die es braucht, um Lebensmittel herzustellen, und wenn es andere gibt, die davon nichts haben, aber davon eben ausgeschlossen sind, dann hat man eine Situation vor sich, wo die Abhängigkeit und Angewiesenheit der Ausgeschlossenen der Erpressungshebel wird, dass sie sich bei Eigentümern dieser Anlagen verdienen müssen. Die müssen sich dort gegen einen Lohn verkaufen, um das Eigentum anderer zu nähern. Deswegen ist Eigentum eine heilige Kuh der Marktwirtschaft, weil sie das ganze System in Gang setzt und hält. Und weil sie eine heilige Kuh der Marktwirtschaft ist, gehört es unbedingt in jedes Kinderzimmer. Aber wie? Eltern gehen ja nicht daher und sagen, übrigens ist Eigentum der Verfügungsausschluss. Eltern machen das ganz anders. Wenn sich Fritz und Franz zum Beispiel mal Fahrrad streiten, dann geht es so. Dem Fritz gehört das Fahrrad, der sitzt drauf und fährt. Jetzt kommt der Franz und sagt, ich will auch fahren. Dann sagen die Eltern, das geht nicht. Der fährt Fahrrad und außerdem ist es seins. Dem Kind wird nahegelegt, dass der Gebrauch der Sache ausschließt, dass zwei gleichzeitig Gebrauch von derselben Sache machen und dass darin der Sinn des Eigentums liegt. Wenn man so den Sinn des Eigentums denkt, kriegt die Sache eine sehr harmlose oder sogar befürwortenswerte Tendenz. Eigentum schützt bloß den sachgemäßen Gebrauch der Dinge und hält Störenfriede fern. Bloß, wenn man das beim Fahrrad mal betrachtet. Der sachgemäße Gebrauch, dass mir einer auf dem Sattel sitzen kann, ja, der wäre gerade so gut gegeben, wenn es das Eigentum nicht gäbe. Das folgt einfach aus der Sache. Es sind ein paar Dinge, da ist es einfach überflüssig. Ein Butterbrot, das man verzehrt, verzehrt nicht gleichzeitig ein anderer, da muss man den Doppelgebrauch nicht verhindern. Wenn aber Armut herrscht, weil viele Menschen von solchen elementaren Dingen wie Butterbrot oder Fahrrad abgeschnitten sind, dann muss man selbst Dinge, bei denen der Gebrauch eigentlich gar nicht geschützt werden muss, weil ich es verbietet, dass es zwei gleichzeitig tun, dann müssen selbst solche Dinge unter Eigentumsschutz gestellt werden. Sonst passiert das wie neulich in New Orleans. Wenn es eine Überschwemmung gibt und schwemmt die Bullen mit fort, dann gehen die natürlich plündern und holen sich das Elementare und Lebensnotwendige. Also das sollen die Kinder lernen. Aber das ist gar nicht die Wahrheit, dass das Eigentum den Gebrauch schützt. Und selbst das, dass das nicht die ganze Wahrheit ist, kriegen Kinder auch noch in der Kinderstube mit auf den Weg gegeben. Wenn nämlich der Fritz, dem das Fahrrad gehört, in Urlaub ist und man geht in den Keller und denkt, jetzt kann ich mich ja draufsetzen, dann sagen die Eltern, man muss immer vorher fragen. Jetzt liegt die Kollision im Gebrauch gar nicht vor. Warum kann das denn auch nicht nutzen? Das kommt aus Eigentum. Und das verdeutlichen die Eltern den Kindern so, dass sie sagen, man muss immer vorher fragen. Da steht nämlich der Verfügungsausschuss, dem gehört es nicht hier, steht höher als der Gebrauch. Das war die Welt der kindlichen Begierde. Jetzt kommt die zweite Welt, das Wissen und die kindliche Neugier. Bitte. Kann es nicht auch so sein, also wir waren bei den Bedürfnissen, zum Beispiel Angeberei, Bedürfnisse gehören kritisiert, das heißt geschieden, abgedockt, welche sind vernünftig, welche nicht. Und oft sind ja, die Eltern sind ja selber der Konkurrenz verhaftet. Und das ist ein Grund, warum sie die Bedürfnisse nicht kritisieren, weil sie blöd. Aber kann nicht auch, ich finde, Eltern haben von Haus aus viele überhaupt eine falsche Stellung dem Kind gegenüber. Also zum Beispiel kann ich mir nicht erklären, oder dieser Stolz, den Eltern haben, der oft, also dermaßen schlagen, kreativitätsblind ist. Der Stolz, den Eltern einfach meinen zu haben zu wollen, auf ihr Kind, weil es ihr Kind ist. Und das Zweite, diese Betonung, das ist mein Kind und schau, wie er sich macht. Also diese Betonung auf mein Kind. Ist das nicht auch ein völlig falscher Standpunkt, den Eltern diesen biologischen etwas gegenüber haben, das ja in der ersten Zeit einfach nur abhängig ist, und wie kann man da Stolz entwickeln? Oder auch Liebe? Ja. Abhängigkeit nur, ja. Oben rein, oben raus. Also das, ja, erstmal. In allen. Man muss das Logik beibringen, man muss das Sprechen beibringen, man muss das mit alles. Ja. Also ist das ja. Nicht auch eine falsche Stellung der Eltern hinderlich? Ja, ich teile völlig, was du gesagt hast. Ist es einfach, woher die kommt, würde jetzt ein neues Kapitel eröffnen. Die kommt daher, vielleicht eine Andeutung, und demnächst ist das ja vielleicht nochmal schriftlich zu lesen. Die kommt daher, dass die biologischen Erzeuger über ihr biologisches Produkt, das Kind, eine Theorie haben, die kommt aus der Auffassung, die sie über ihren Zweierbund, über ihr Liebesleben und ihre Ehe haben. Dass sie nämlich meinen, mit dem Kind wird etwas geadelt, von dem sie selber schon den Verdacht haben, dass es die hohen Ansprüche, die sie einer Ehe beilegen, Glück ist es, eigentlich nicht wirklich erfüllt. Das ist jetzt eine Andeutung. Und, gut, dieses Kapitel schlagen wir vielleicht irgendwann mal auf. Heute war der Tag bei der Erziehung und dem Kind, ich denke, da kommt dann, was dem alles vorgelagert ist, in die Idee. Aber sonst bin ich völlig einverstanden. Ja, wenn man es erstmal nur so nimmt, dann ist es schon erst einmal abwegig, auf das Naturprodukt so etwas wie einen Stolz zu entwickeln. Weil Stolz, zu dem Gefühl stehe ich ohnehin zwieschlächtig. Mindestens aber unterstellt, dass dem, worauf man Stolz entwickelt, eine eigene Leistung innewohnt. Das lässt sich ja über den Inselmann schlecht sagen, oder? Das war ja höchstens eine Glückssekunde, die Natur geschenkt hat. Er war ja da nicht.